Der Sender geht Zug auf Zug und Flug in Auto, Audio. Na, wir Raketenradio, Radio, Raketenradio, Raketenradio, Raketenradio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kängurus in Österreich, Papiere aus dem Schattenreich, langsam Prager Bahnhofsklo, die haben Raketenradio. Aliens vom Weltall her, YouTube-Video und schreien zu Raketenradio. Radio, Rock, Rock, Cat Radio, Rock, Rock, Cat Radio, Rock, Rock, Cat Radio. Oh, oh, oh. Maximal pigmentierte Feder, früher unkorrekt ein Neger, Roma, Sinti, Inuit, auch jeder Astronaut tanzt mit. In der Bar, die jeder kennt, da spielt ne Ureinwohnerband. Indianer, Cowboys, Eskimo sind auf Raketen.